zum Denken bleibt dir keine Zeit. Das ist auch nicht im Sinne einer grenzenlosen Obrigkeit. Du willst zwar ganz was anderes, nur der Weg dahin ist viel zu weit. Denn du bist meistens müde, es bleibt dir deine Einsamkeit. Denn du wirst angelegt, du wirst abgelegt, du wirst umgelegt, du wirst registriert, du wirst reguliert, du wirst regiert, du wirst gezählt, du wirst gequält. In den Chefetagen der Konzerne sitzt schon längst die Mafia. Gerechtigkeit in weiter Ferne. Endlos lange der Betrug. Gierig greifen wir uns Sterne und bekommen nie genug. Wir verschlingen unsere Erde. Du wirst angelegt, du wirst abgelegt, du wirst umgelegt, du wirst registriert, du wirst reguliert, du wirst regiert, du wirst gezählt, du wirst gequält. Der Wald ist schon die Holzfabrik, die Wiesen überzuckert Blei, die Fische aufgequollen dick, der Planet wie ein verfaultes Ei. Keine Gnade für die Kreatur, ohne Ausweg auf dem Irrweg. Wir ermorden die Natur. Du wirst angelegt, du wirst abgelegt, du wirst umgelegt, du wirst registriert, du wirst reguliert, du wirst regiert, du wirst gezählt, du wirst gezählt.